Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Episode 33. Die Holde ist mit dem TJ einen Cash warten gegangen. Der TJ ließ es sich nicht nehmen, die ganze Aktion irgendwie audiophil aufzubereiten und hat dabei ziemlich viel Unsinn geredet. Wer es hören mag, der kann das jetzt tun. Es ist teils geschnitten, um diese ewigen Längen des Spazierengehens auszumerzen, aber im Grunde genommen ist es eine ganze Menge Unsinn. Ich würde mir das nicht anhören, aber naja. Man weiß ja nicht, wie die Leute so sind. Manche haben ja Spaß daran. Für diejenigen, bitteschön. Also ist ja verdammt viel los für so einen Sonntag, ne? Sonntag, 9 Uhr in Deutschland auf dem Dorf. Ganz viele Autos. Je kleiner das Nummernschild, desto lauter die Mucke im Auto. Tja, ist die lokale Prollszene. Ja. Wenn man keinen lauten Auspuff mehr haben kann, macht's eben bumpf, bumpf, bumpf. Das ist auch eine der größten Lügen der Welt, ne? Man steht an der Ampel, drückt auf dieses Bitte-Berühren-Schild, es tickert vor sich hin und groß steht das Signal kommt. Signal kommt nicht, der kommt nie. Was ist denn das jetzt für ein Sensor? Da musst du wieder drauf rumstreicheln und ganz feste draufhalten und dran rumsabbern, weil es nicht kommt. Bitte berühren. Schon. Bitte berühren, danach desinfizieren. Atschi. Mann, Mann, Mann. Ja, wenn ich dich nicht hätte, würde ich ja noch am Sankt-Nimmerleins-Tag hier an dieser verkackten Ampel stehen. Weil ich ja nicht bei Rot gehe, ganz genau. Aber wenn du nicht wärst, würde ich wahrscheinlich gar nicht an dieser verkackten Ampel stehen, weil ich würde ja gar nicht mitgehen, weil wir würden keinen Cash warten, beziehungsweise du. Ich kommentiere es ja nur. Ja, der TJ. Er kommentiert ja nur. Und das stundenlang. Es wird ein ewig langer Rant mit irgendwelchen Spoilern dazwischen und seinen üblichen Besserwissereien. Wie es aussieht, gibt's ja doch was mit dem Mais. Der ist schon 2,50 Meter. Also die Maiskolben sehen auch schon gut aus, von der Größe her. Standard eben. War wohl doch nicht zu heiß und zu trocken diesen Sommer. Machst du jetzt von 1 an bis zum Final oder? Also richtig rum. Gut, dann sparen wir uns den steilen Anstieg zwischen 2 und 1. Ich spoiler jetzt, weil ich es kann. Genau. Und weil ich es darf. Da ja so viele Leute den Podcast nicht hören, ist das auch nicht schlimm. Und die Chance, dass von den wenigen irgendeiner diesen Cash macht, ist noch viel geringer. Insofern alles gut. Kann ich spoilern. 3600 Schritte von zu Hause bis hierhin. Die muss ich nachher zurück. Dann sind das 7,2. Da habe ich ja fast schon das Tagesziel. Wir haben noch nicht mal deine Runde gemacht. Wo ist denn der Wald? Neulich, als wir hierher gegangen sind, war hier noch Wald. Das Stück hier, das war doch da. Nee. Ganz sicher war das da. Ich habe dazu irgendwas gesagt. Aber ich meine, das war da. Und der Mais, der war noch nicht da. Das heißt, so lange liegt der Cash schon brach. Da haben wir ja Glück, dass der Herr Eigengott den noch nicht... Wie oft wurdest du jetzt angezählt? Einmal? Ja gut, du hast ja reagiert und hast gesagt, du machst was. Tust du ja auch. Genau, du kannst nichts für die Dosenlieferung, die verzögerte. Weil Mehl und Klopapier sind ja immer wichtiger. Und Hefe. Guck mal, der Mais, der ist doch ordentlich. Dann kann man ja bald Maiskolben grillen. Wenn du sie zu lange drauf lässt, hast du Popcorn. Pff. Nee, die sind ja weich, das kann nicht passieren. Ja, der Bauer hier, der hat richtig Silo gemacht. Meine Fresse. Der hat auch viele Reifen. Das sind zum Teil solche Reifen, die er hier drauf liegen hat. Die kannst du bei diesen Unterschichten-Fernsehsendungen, wo Leute abnehmen und große Reifen bewegen, nicht bewegen. Da erinnere ich mich ja dran. Also ganz früher, als ich mit dem Arbeiten anfing, in dieser Mahlkörper- und Gesenkschmiede, da hatten wir auch Gabelstapler. Na gut, das ist nichts Besonderes. Und irgendwann brauchten wir halt ein neues Rad. Da habe ich das Rad zum lokalen Reifendienst gefahren. Und wir hatten dieses Rad, ich glaube, irgendeiner hat es mit dem Stapler auf die Pritsche gelegt. Und dann komme ich bei diesem Reifendienst an und da ist so eine, ja, ich würde mal sagen, muskulöse Dame. Ich denke in den 30ern, 40ern. Mit einer Statur wie Sylvester Stallone zu seinen besten Zeiten. Die ging mal eben zur Spritsche, schnappte sich das Rad darunter, alles schick. Da habe ich auch nur geguckt. Ich meine, so richtig ästhetisch war es dann schon nicht mehr. Aber die musste sich mit Sicherheit nirgendwo Gedanken machen, dass hier irgendjemand irgendetwas tut. Die wusste sich mit Sicherheit zu wehren. Ist schon total interessant. Überall, also hier am Weg, stehen auch große alte Bäume. Und die Maisfelder reichen bis zu den Bäumen heran. Und unter den Bäumen ist der Mais viel niedriger als drumherum. Das heißt, der Baum steht im Endeffekt aus so einer kleinen Maissenke, wo die Pflanzen viel ärmlicher daherkommen. Kriegen wohl weniger Licht oder der Baum saugt da das ganze Wasser weg. Aber sieht schon interessant aus. Das ist nichts mehr mit Weitblick, solange der Mais hier wächst. Es wird heute die Maisfolge. Das ist gar nicht die Wartung deines Cash, das ist einfach nur Mais. Mais ist hoch. Mais ist dick. Mais wächst. Mais nimmt die Aussicht. Mais nimmt den Weitblick. Rechts am Mais vorbei. Mais, der Silbi heißt. Wortspiel. Der Bergische Panoramasteig. Da sind wir übrigens gerade drauf. Also kann man jetzt theoretisch, wenn der Mais bis an so einen Baum dran wächst, sehen, wie weit die Wurzeln seitlich von dem Baum ausschlagen oder gewachsen sind, weil da der Mais halt wesentlich niedriger ist. Auch interessant, hat der Tag schon was gebracht? Hat man wieder was gelernt? Aber man weiß ja eigentlich, in der Regel ist der Wurzelballen von der Ausdehnung ungefähr so breit wie die Krone. Und das kommt hier auch ganz gut hin. Bäh. Geht schon los mit Altweibersommer, wa? Hier sind überall schon die Spinnenweben über den Weg. Habe ich natürlich nicht gesehen, bin voll reingelaufen. Mit Brille hat man ja Glück. Hat man das Zeug nicht in Augen, aber die Nase hat es dann doch erwischt. Das wäre natürlich mit einer Mund-Nase-Bedeckung nicht passiert. Aber wer trägt die schon allein hier in weiter Feld und Flur? Ach Jottchen. Nee, ne? Ist jetzt hier der Wanderverein. Pulke Leute. Oder vor der Kapelle wird irgendwas gemacht. Ich weiß es nicht. Aha, alle stehen dicht zusammen, keine Mund-Nase-Bedeckung. Ja, also hier in Burg, da steht eine Kapelle. Und da war jetzt ein großer Schwung Leute. Offensichtlich war da gerade der Gottesdienst vorbei. Alle standen dicht gedrängt, ohne Mund-Nase-Bedeckung. am Rauchen, nicht am Rauchen, am Schwaden, Mindestabstand, Puppe schmatzen, interessiert die alle nicht. Und der größte Teil von den Leuten war, naja, höheren Alters, also Risikogruppe. Was soll's? Wird schon nichts passieren, war ja Gottesdienst, ne? Wenn der Herr dabei ist, ist alles schick. Ich verstehe die Leute nicht. So, wir biegen jetzt vom geteerten Weg ab auf den minimal befestigten Weg, der zur Station 1 führt. Hast du hier eine Startkoordinate? Bitte? Hier ist der Eingang HMG. Der Eingang des 100 Morgenwaldes. So. Der Weg ist grasbedeckt. Da, wo vor ein paar Jahren noch diese Pfütze mit den Kaulquappen war, sie ist feucht. Also gibt es hier wahrscheinlich Zecken. Ach, und Hundekotbeutel am Wegesrand. Wie schön. Man muss dazu sagen, hier oben gibt es auch eine Hundeschule. Dementsprechend laufen hier, denke ich, sehr viele Leute mit Hunden, damit sie sich lösen können. Und dann lösen sie sich, man tut es in einen Beutel und den wirft man dann an den Wegesrand. Ja, hier sind Süßigkeiten gegessen worden, das Papier liegt hier auch herum. Also nicht nur mit Hunden spazieren gehen, sondern auch hungrig. Bitte? Ja, ich habe Handschuhe und Desinfektionsgel. Ah, neues aus Zeckenhausen, also der Weg gefällt mir nicht. Alles voll zugewachsen, hohes Gras. Könnte ja mal wieder einer mit dem Freischneider durchgehen. Das fehlt mir noch. Auge dick und nachher noch eine Zecke und Borreliose. Ich sage ja, ich bin zu alt für diesen Scheiß. So, 5800 Schritte. Wir kommen zur Station 1. Kurze Hosenkontrolle. Das sieht noch nicht nach Zecke aus. Dafür liegt hier einiges an Holz mit ganz vielen Bohrwurmlöchern. So, die Holde packt den Rucksack aus. Hast Handschuhe? Sie hat Handschuhe. Station 1 wird bedost. Wahrscheinlich liegt die Dose ganz unten. Ah. Ich halte. Ich habe Dose für Station 2 in der Hand. Sie hat Dose für Station 1 in der Hand. Das wird was. Hat man das echt hier? War das nicht ein weiter? Nein. Sicher? Es ist hier, wo Blätter auf dem Boden liegen. Genialer Spoiler. Und ja, es ist in der Nähe einer jagdlichen Einrichtung, aber Obacht, A, nicht vergessen, der Cache liegt hier mit Erlaubnis des Jagd- und Waldbesitzers und B, die Schussrichtung geht genau in die entgegengesetzte Richtung, das heißt nicht in Richtung des Caches oder der Station. Und C, der Cache war schon hier, bevor der Hochsitz gebaut wurde. So sieht's aus. Also alles vollkommen in Ordnung, braucht keiner maulen, hat keinen Zweck. Check. Der Daumen geht hoch, die Station ist versteckt und weiter geht's. Ja, wie damals beim Einsammeln schon erwähnt, liegt unweit ein Baum quer über den Weg. Eine Barriere, die es zu überklettern gilt. Vielleicht solltest du... Was hast du hier eigentlich für eine T-Wertung? Weil da musst du mal gucken. Also wegen dem Baum hier, da musst du rüber hinten dieser... Ja, aber ich denke mal, das ist mal locker 3, ne? Mindestens. Ah. Den Kinderwagen. Der Kinderwagen kannst du vergessen. Guck mal, du kommst hier überhaupt nicht rum. Ja, du kommst. Ja, aber es ist ja jetzt. Du kommst um den Baum nicht rum. Also umgehen ist quasi unmöglich. Fahrradfahrer können es rüberheben, aber nö, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Das sehe selbst ich mit dickem Auge. Und das will was heißen. Ja, und der Weg hier nach dem Baum geht halt auch, wie neulich schon erwähnt, ziemlich steil runter. Da liegt Laub, da liegen Steine. Es ist dadurch relativ rutschig. Spinnweben gibt es jetzt offensichtlich nicht mehr. Die sind alle an mir. Ja, der 100-Morgen-Wald. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt 100 Morgen sind, oder? Aber der hat schon verdammt große Ländereien, der Eigentümer hier. Aber es sieht dennoch interessanterweise so aus, als wäre hier noch neulich jemand mit einem geländegängigen Fahrzeug raufgefahren. Ich meine, für einen Unimog ist das hier überhaupt kein Problem. Da bin ich schon steileres gefahren, aber so ein normales Auto hat hier schon vielleicht Schwierigkeiten. Außer ein Subaru. Obwohl, hier hätte ich dann auch aufgesetzt. Das Loch ist zu tief. Aber das ist auch das unangenehmste Stück. Wer das hier überwunden hat, der ist danach auf einem guten Weg zum Final. Nachdem er selbstverständlich alle anderen Stationen gefunden hat, aber das ist ja nur Makulatur. Das ist jetzt hier nichts Schwieriges oder so. Möglicherweise nicht unbedingt als Anfänger-Cache geeignet, aber wer da 2, 3 gefunden hat, der sollte ja eigentlich mit klarkommen. Außer er ist Grobmotoriker, dann möge er es doch bitte lassen. Zertretene Stationen oder Wurzeln hatten wir hier schon genug. So, und unten. Ja, und hier ist der Weg dann ungefähr so breit wie eine zweispurige Straße. Mit Bürgersteig, überhaupt kein Problem. Hier kommen sogar 2 LKWs aneinander vorbei. Man hört es auch, ich schnaufe nicht mehr so wie eine Diesellok. Diesellok? Quatsch, Dampflok. Deswegen kann so schlimm nicht sein. Frau pfeift, Frau ist an Station 2. Schritte ungefähr 6400 bis hierhin. Wieder holt sie eine Dose hinaus und verstaut sie in der Nähe einer Wurzel. Heidenei, schon wieder ein Spoiler. Wurzel. Aber sie macht das ordentlich. Nicht so, ich gucke hin und sehe es sofort. Sie macht das ordentlich. Nur mit handschuhbewehrten Händen. Keine Grabwerkzeuge, keine Lastenheber. Das ist alles ganz normal machbar. Nur mit dem Rollstuhl kommst du leider nicht hin. Oder im Kinderwagen. Aber die Stationen sind alle relativ nah am Weg. Das heißt, es ist alles einsehbar. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Ha. Frau winkt mich weg. Hebe dich hinfort. Geh vor. Ich glaube, wenn es hinter mir pfeift, dann sind wir da. Bitte? Ah, sie hatte Sorge, wenn sie den Hang hinunterkommt. Gewaltig, auf den Weg, ich stehe im Weg, zack, bin ich weg, meint sie. Ich habe ja eher so ein bisschen das Gefühl, das ist so aufgrund meiner Masse, wie wenn du mit so einem, sagen wir mal, was nehmen wir? Wie hießen diese Pröt-Autos da aus der, diese Plastikkarren aus der ehemaligen DDR. Wenn du mit so einem Ding vor einen Dom fährst, ungefähr so würde das sein. Beim Dom fliegt vielleicht so ein kleines Eckchen aus dem Kalksandstein und der Rest vom Plastebomber ist irgendwo auf der Platte verteilt. Und Frau holt sich noch nicht mal was, weil ich so schön gepolstert bin. Ich roll da nicht rückwärts einen Abhang runter. Der Dom rollt auch nicht von der Domplatte, wenn der Plastebomber davor... Ach, hör doch auf. Da musste erstmal die Massenträgheit überwinden. Und die ist bei mir im Moment hoch. Ich darf nirgendwo zu lange stehen bleiben, weil sich sonst so eine Kuhle bildet. Das ist, als hättest du auf Sand gebaut. Irgendwann verschwinde ich. Das ist dieses Einsinken. Das ist nämlich der Unterschied zwischen so einem Dom und mir. Der Dom hat ein riesen Fundament. Ich stehe nur am Weg. Eine Menge Holz. Auch hier. Immer noch. Und eine Menge brauner Fichten. Die hätten sie doch auch noch wegmachen können hier. Also es ist jedes Mal. Nö, lass mal die noch stehen. Da kann der Borkenkäfer erstmal in Ruhe auf die Laubbäume überspringen, bevor wir dann hier diese restlichen Fichten auch noch wegmachen, diese Einzelexemplare. Ich verstehe es nicht. Gut, dass ich kein Waldbauer geworden bin. Ich glaube, da wäre ich absolut ungeeignet. Ich hätte die direkt weggemacht. Wo sind wir denn jetzt? Ich würde da hinten runtergehen. Da musst du zwar einen weiteren Bogen machen, aber... Ja, du hast doch die Koordinate. Dann kannst du doch mit dem Handy gucken, wo das war. Tja. Bloß keine negativen Gedanken. Hier ist überall Bruchholz am Hang und Frau klettert das Bruchholz runter, anstatt es zu umgehen. Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande, aber gut, sie ist erwachsen. Brech dir nicht die Knochen, Frau. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Station ist natürlich hier vollkommen scheiße, wenn man den direkten Weg nimmt, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, diesen ganzen Kladderadatsch zu umgehen. Das sind vielleicht 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Meter fürs Umgehen und auch wieder zurück. Also das geht schon, wenn man das möchte. Es sei denn, man ist so ehrgeizig und steht gerne mit den Füßen zwischen Tothölzern und wenn man dann umknickt, dann... Ja, steht das Bein schräg. Das ist, naja. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu alt. Das könnte sein. Und zu ängstlich. Wenn man sich die Gräten schon mal gebrochen hat, weiß man aber auch, wovon man redet. Das ist, eine Erfahrung, die prägt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie den gleichen Weg wieder zurückkommt oder ob sie jetzt die Umgehung geht. Der alte Meckerer. Was? Ich würde auch nicht durch den Farn gehen. Ich würde da hinten hergehen. Da einfach, da. Ja, aber du kommst da hinten hoch, zwischen den Bäumen durch hoch. Aber nicht so viel, nicht so hoch. Aber wenn du magst, werde ich dich nachher auf Zecken untersuchen. Ha, klingt nach einem Plan. Alt, aber noch nicht zu alt. Ja, die Vernunft siegt. Nee, hier vorne ist nichts. Hier könntest du hochkommen. Was? Hier liegt ein Schuh, hier ist einer gestorben. Ja, okay, kann ja passieren. Aber ich kann dir meine Hand reichen und dann passiert dir nichts. Siehst du? Kein Problem. Hier kannst du so einfach hochkommen. Ja. Also ich hätte jetzt keine Lust, dich im Gamstragegriff hier durch den Wald zu schleppen, wenn du dir die Knochen... Obwohl, die Straße ist breit genug, hier kann Not auch... Hier könnte sogar... Ja. Ja. Nö, hier kann... was? Ja, wie damals in Ulm. Koordinaten senden. Ich weiß gar nicht, ob hier in der Nähe einer dieser Punkte ist, die offiziell... Also diese Rettungspunkte... die so offiziell sind, wo man einfach sagen kann, ich bin am Rettungspunkt XY, dann wissen die genau, wo sie hinkommen müssen. Ja, ich glaube, irgendwo in diesem Wald ist so ein Ding, aber hier glaube ich noch nicht. Das war übrigens jetzt Station 3. Wir bewegen uns auf dem schicken, befestigten Weg weiter Richtung Station 4. Oh, das ist auch schön. War das hier eine Downhill-Strecke oder... Ich mache da mal ein Foto. Das kann ich ja. Ja, da oben auch. Ja, kannst du hier auch sehen. Siehst du, hier geht das runter. Ja, offensichtlich haben sich hier ein paar Leute eine Downhill-Strecke ausgesucht und immer wieder gern genommen. Da machen wir jetzt mal ein Foto von. Das kann ich euch in die Shownotes packen. Da müsst ihr allerdings auf den Blog gucken. Das gibt es natürlich nicht bei archive.org. Da geht es dann runter. Joho. Der Eigentümer dieser Ländereien ist nicht nur Jurist. Er hat auch ganz klare Vorgaben, was in seinen Ländereien passiert oder nicht passiert. Ich hatte die Geschichte ja irgendwann schon mal erzählt. Da hatten wir damals vor, ja, schon bald gar nicht mehr wahr, diesen Cache gelegt und plötzlich bekamen wir dann Post per E-Mail quasi, aber über die Groundspeak-Seite, weil er sich gerne mal mit uns unterhalten wollte, beziehungsweise mit meiner Frau, was denn da so in seinem Wald passiert und wieso er davon nichts wüsste. Ja, und dann habe ich ihm das irgendwann erläutert und er hat dann meiner Frau die Erlaubnis gegeben, den Cache dort zu belassen, weil ja nichts nachts passiert und weil er nicht so einen großen Traffic hat, bis auf Widerruf. Aber er liegt da, er macht keine Probleme und es ist alles schick. Und wir müssen uns natürlich keine Gedanken machen, wenn wir hier irgendeine Dose warten und da gerade die Waldarbeiter am Start sind, weil die wissen das halt alle und da macht dann auch in der Regel keiner was. Und das war halt damals die Zeit, wo sich quasi noch niemand irgendwo um eine Erlaubnis des Grundbesitzers gekümmert hat. Ja, hätte auch anders laufen können. Deswegen sind wir ganz froh. Ich gehe aber auch davon aus, dass es hier in den Wäldern keine weiteren Caches geben wird. Ja, und Downhill fahren schon mal überhaupt nicht. Weil das ja das Wild verschreckt. Ein Fliegenpilz. Direkt auf dem Weg und noch nicht zertreten. Das sieht man hier auch selten. Normalerweise trampeln hier die Leute, die spazieren gehen, sämtliche Pilze platt, die sie irgendwo sehen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber es ist leider so. Ich bin auch froh, dass sie das hier nicht zu einem offiziellen Radweg gemacht haben. Wenn dem so wäre, müssten sie den Hang hier auch wieder komplett abzäunen, damit hier keiner runterfliegt. Wie auf der alten Trasse. Da habe ich neulich gesehen, irgendwo auf Twitter, da hat jemand ein Bild von einer Brücke, ich weiß gar nicht, wo das war, gepostet. Und ja, diese Brücke ist jetzt für Radfahrer gesperrt, weil da seitlich erst noch ein Zaun dran gebaut werden muss, damit Radfahrer nicht versehentlich von dieser Brücke fliegen. Also Jahrzehnte steht eine Brücke irgendwo in der Landschaft, und da kann jeder drüber gehen und jeder drüber fahren und jeder machen, was er will. Und jetzt auf einmal muss die gesichert werden, weil offensichtlich die Leute zu blöd zum Radfahren sind. Das ist schon traurig. Hätte ja auch ein Schild gereicht, so Radfahrer absteigen, fertig. Aber dann wäre wieder irgendeiner runtergeflogen und die Nachkommen hätten dann gesagt, ja, der konnte gar nicht lesen. Und zack, bist du wieder in der Verkehrssicherungspflicht oder was? Ich habe keine Ahnung. Das ist manchmal schon sehr skurril, was hier passiert. Und wo da Kosten getrieben werden für Nüsse. Naja, aber was weiß ich schon. Wir gucken jetzt einfach mal nach Station 4 und besser ist. Bin ja sowieso gespannt, wann es die ersten Notbremsassistenten für Pedelecs gibt. Ich meine, könnte man ja auch machen, ne? Fährst irgendwo und wenn es eng wird, Spurhalteassistent vielleicht auch. Das ist ja alles machbar. Kann ja auch ruhig was schwerer werden, so ein Fahrrad, weil hat ja dann Akku, muss halt das Akku was größer. Aber dann kann nichts passieren. Ah, bei Frau hat es gepiept, die hat ihr Schrittziel schon erreicht. Bei mir dauert es noch einen Moment, ich mache größere Schritte und ich kraxel nicht in Hängen rum. Nein, aber das wäre doch was. Dann kannst du auch Downhill fahren und wenn dir so eine Wildsau vor das Fahrrad läuft, zack, bremst das Ding und alles ist schick. Dann brauchst du nur so ein Front-Airbag. Oder du hast ein dickes Auge, dann ist das auch alles nicht mehr schlimm. Das fängt ja auch alles auf. Ja. Ich bin heute nicht gut drauf, merkt ihr selber, ne? Ja, muss auch mal sein. Liegt aber nicht hier an dem Cache, sondern am Gesamtensemble im Moment. 2020 eben. Ja, wobei das Jahr kann da auch nichts für. Ist halt so. Ob mit oder ohne Corona. Es gibt so Jahre, die sind halt so. Ach, jedes Mal, wenn wir jetzt hier ankommen, denke ich, ja, wo müssen wir denn jetzt her? Aber dabei sind wir eigentlich schon bei Station 4. Und genau, das ist hier, wo dieser Riesenbärenklau ist. Beim letzten Mal war der noch klein. Jetzt ist er groß und verblüht. Und der ist echt groß. Das sind ja mal dezent 3 Meter oder so. Auch da mache ich mal ein Foto. Warum auch nicht? Während die Holde ganz entspannt das Döschen versteckt. Geht ja nichts über einen guten Spoiler. Ein bisschen rangehen. Ja, ordentlich. Es ist der Tiefpunkt der Strecke, gefühlt. Ab jetzt geht's fast nur noch bergauf. Ja, und hier ist dann auch irgendwo Station 4. Ach so, ich wollte euch ja sagen, wo wir sind. Ich bin bei 7700 Schritten, exakt. Ja, und die Holde hat ihre 10.000 schon durch. Die hat's gut, dass der Weg quasi aus Frostschutz besteht. Bringt nichts zu erwähnen, das ist der Weg hier fast überall, weil befestigt. So, jetzt kommt wieder so ein Schnaufbad. Bergauf. Boah, macht mich das fertig. Total schlimm. Okay, genug geschnauft. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon schlimm. Außerdem habe ich die Weste noch an und Durst. Schatz, du hast auch was zu trinken mitgebracht, ne? Ja. Man soll ja viel trinken. Geht nichts über viel trinken. Ach, danke. Auch noch meins. Ich hätte auch was von deinem Wasser mitgetrunken. Dann hättest du ein Kilo weniger zu tragen gehabt. Und dann wäre es dir leichter gefallen, meine Weste zu nehmen. Sprechende Menschen und so. Hm. Und trinken kann er auch nicht. Mann. Ja. Sprechenden Menschen. Ja, ich weiß. Und wenn du sagst, ich soll sprechen, wenn ich noch einen Schluck hinten im Hals habe, ist das pädagogisch sehr sinnvoll. Hast du fein gemacht. Ich habe jetzt wieder die oberen Bronchien feucht. Alles ist gut. Oh. Da geht der Tubus doch direkt viel leichter rein. Mann. Ach, nee. Guck mal, Pferdeäpfel, ohne Ende Pferdeäpfel. Und Fliegen. Bah. Jetzt schnaufe ich nicht noch, jetzt habe ich auch noch einen Hustenreiz. Das ist natürlich für einen Podcast kontraproduktiv, ne? Aber ist ja auch so eine Podcaster-Weisheit, ne? Oder generelle Sprecher-Weisheit. Niemals irgendwas mit Kohlensäure trinken. Ja. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Außer es ist eine Wein- oder Whisky-Verkostung. Aber Wasser ohne Kohlensäure, nö. Hab ich dir eigentlich erzählt? Warte mal. Habe ich dir eigentlich erzählt? Das ist bei Edeka. Wieso, dass die mit Glasflaschen anrufen? Nee. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Weil ich den eh nicht haben will. Wolltest du den haben? Ja, mit den Glasflaschen würde ich den schon haben. Was kostet der denn? 93 Euro. Ich hätte sonst so gerne mal 120 bis 130 Euro. Und das bedeutet, ich brauche dann für dich... Kein Geroldsteiner mehr schleppen. Du Sodastreams dann. Und ich brauche keinen Geroldsteiner mehr schleppen. Aha. Ja. Okay. Uff, ist ja keine Werbung. Ist ja auch kein Product Placement. Du sagst ja nur, dass du gerne Geroldsteiner trinkst. Und das bleibt dir unbenommen. Und dass ich schleppen muss, und das ist eine Tatsache. Ja. Wofür? Ah. Die andere gerne trinken. Ja, ich. So, Frau biegt ab. Wir sind bei 8023 Schritten. Nächste Station. Meine Fresse, was liegt hier Holz? Aber es riecht super gut. Schön nach Harz, würzig. Das ist schon klasse. Also frisch gesägtes Holz, das hat schon was, geruchstechnisch. Ja, gefällt mir sehr. Erinnert so ein bisschen früher in meiner Kindheit, da stand auf der Ablage in der Toilette immer so eine Raumspraydose Kiefernadelduft. Das war so ähnlich. Hier ist stellenweise der Mittelstreifen, ich nenne das mal so, zwischen diesen Fahrrinnen, begrünt. Und seitlich stehen hier Eichen. Die haben jetzt einiges an Eicheln verloren. Und dementsprechend sieht dieser grüne Mittelstreifen noch aus. Der ist nämlich streckenweise von Wildschweinen umgepflügt worden. Was zeigt, der Wildschweinbestand ist also immer noch recht hoch hier. Aber ist auch nicht verwunderlich. Und wieder geht's einen Berg rauf. Schnaufphase. Wir kommen zur Station 6. Denn wir haben ja damals Attention Please gewählt, aber nicht den mit dem Tension, aber in der Nähe. Nicht verpetzen. Wenn ihr einer spoilert, dann bin ich das. 8560 Schritte trägt er da, an dem du jetzt vorbei bist. Meine ich. Oder? Ja. Siehste? Frau zieht die Handschuhe an, löst die Riemen und nimmt den Rucksack ab. Ein Blick in die Sonne. Boah, guck dir die Eule. Wahnsinn. Zack, eine Eule. Fast lautlos ist der Hammer. Nee, ich rede in dieses Mikrofon, Frau. Eine Eule, fast lautlos, ist der Hammer. Ja, war es auch. Ist da hinten der Hochsitz neu? Nee, ne? Wäre eigentlich unsinnig. Nee, der kann nicht neu sein. Den haben die garantiert damals gebaut, als da dieser Jungwald noch Niederwald war oder frische Schonung. Da siehst du jetzt gar nichts mehr von da oben. Räusper. Ja, da kommt das letzte bisschen Sprudel noch aus der Lunge nach oben. Ist vielleicht noch die eine oder andere Alveole dabei und dann ist aber auch wieder sauber da drin, ne? Flimmerhärchen schön geputzt. Kann man wieder ordentlich atmen. So. Station 7. 8700 und ein paar tote Schritte. Und wir sind fast wieder oben. Oben auf dem Berg. Da unten gehen Menschen. Nee. Doch. Da unten schieben Menschen Fahrräder. Frau. Menschen mit Fahrrädern. Tja. Entweder kein E-Bike oder Akku leer. So, dann brauchen wir jetzt nur noch einmal Final gucken und dann ist alles schick, oder was? Ah, hinlegen. Hat's da auch mitgenommen, cool. Na dann. Bin ich mal gespannt, wo die Fahrradjuffis hinwollen. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Ein Joghurtbecher. Ist doch der aus dem Allgäu, oder? Ja, was für Arschlöcher. Ja. Alles hier in den Wald schmeißen. Unfassbar. Ich bin schon froh, dass es diese Abreißlaschen von Dosen nicht mehr gibt, wie die ganz früher waren. Hä? Nee, das meine ich nicht. Ja. Was die... Aha. Nee, viele haben diese Abreißlaschen ja weggeworfen. Und die lagen halt immer überall rum. Und ich war dann damals mit einem Kumpel unterwegs und wir hörten Schnaufen, ähnlich so wie ich, wenn ich einen Berg raufgehe, haben dann mal geguckt und wir fanden einen Igel, einen ganz kleinen Igel, der hatte wohl, als er ganz klein war, noch oder noch kleiner, den Kopf da reingesteckt und jetzt ist dieser Ring eingewachsen und er kriegte quasi keine Luft. Den haben wir dann mitgenommen, sind zum Tierarzt und der hat den dann entfernt. Aber leider hat es der kleine Igel dann nicht geschafft und er ist 3 Tage später verstorben. Ja, schade. Und als ich dann in der Ausbildung war, in der Berufsschule, hatte ich einen in der Klasse, der hatte 3 mögliche Verbesserungen für diese Dosen dabei, wovon dann diese es geworden ist, die man heute überall an diesen Dosen hat. Ja. Ja, ich sage ja, Frau, wir haben ein Problem. An dieser Stelle muss ich mich nochmal zu Wort melden. Denn nicht nur TJ und seine Holde haben ein Problem. Nein, auch die Hörer, wenn ich das jetzt so unkommentiert stehen lasse. Denn die beiden Protagonisten dieses Podcasts kamen jetzt gerade an die Stelle, wo eigentlich das Feinle hingehörte. Ein Stück Fichtenwald, der nicht mehr da war. Denn, ich sag's mal so, hier war mal dein Final. Nee, das finde ich jetzt so einfach auch nicht mehr. Vor allen Dingen, guck dir mal hier die Fläche an. Also das Betreten von Holzeinschlagsflächen ist verboten und das ist eine solche eigentlich. Das heißt, ich mach eine Rechnung. Okay. Ich habe ja eine Final-Rechnung und am Ende schreibe ich nochmal Plus. Okay. Gut, dann musst du jetzt was Neues suchen. Dann ist das eben so, weil das ist ja jetzt der Knaller. GPS sollte ich vielleicht anschalten, sonst klappt das nicht. Standortbestimmung. So. Hier. Jetzt ein Foto von meinem Kram machen. So, ich habe einen Screenshot. Ja, also die 4. Stelle hinterm Komma, die interessiert auch nicht, oder? Gut. Tja, irgendwo, ich schätze mal bei 9200 Schritten. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, weil ich ja jetzt einen kleinen Umweg gegangen bin. Wird dann das Final sein. Aber Achtung, es ist ja nicht die Gesamtschrittzahl für diese Runde, sondern ab zu Hause. Aber riecht klasse, ne? Das ganze gesägte Holz hier, jetzt wenn die Sonne drauf scheint und das Harz so ein bisschen rauskommt. Ach, und da ist er wieder, der Mais. Ich glaube, das ist der Weg, wo wir hier wieder auf den Weg kommen, ne? Mal kurz abbiegen und fertig ist. Wildschweindraht des Maises wegen. Die haben meistens etwas Mais. Die haben meistens etwas mehr Saft als die normalen für die Kuhwiesen. Guck mal, und die Bank, die kaputte Bank und die. Was ist denn da noch? Was haben sie denn da gebaut? Wegen dem Wald? Das da? Hier starb mein Hund oder hier starb mein Wald? Ich mach mal ein Foto. Sein Hund oder sein Kanarienvogel begraben oder so. So mit Engelchen und volles Programm. In der Nähe der Ruhebank. In der Nähe der Ruhebank. Ja. Und mit dieser Ruhebank geht diese Folge zu Ende. Wem immer sie gefallen haben mag. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per E-Mail oder via Twitter @radio_krd entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter. Wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen und sucht vielleicht mal diesen Cache.